Abschnitt 39 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 299. Denk ich an ihn, der jetzt den Himmel ehret, den holden Blick des goldenen Hauptes neigen, die Engelsstimme, die die Sorgen schweigen, einst hieß, jetzt mir den letzten Mut verzehret, dann wundr ich mich, dass noch mein Leben wäret. Auch lebt ich nicht mehr, wollte sie, der Eigen, so Reiz als Tugend war, nicht niedersteigen, zu meiner Rettung, wenn Aurora kehret. O süßes, frommes, sittiges Empfangen, wie sorglich horcht sie, wenn ich ihr es sage, wie lang und hart mich Amors Bürde drücke, und scheut sie dann sich vor dem klaren Tage, so kehret feucht die Augen und die Wangen, zum Himmel sie auf sicherm Pfad zurücke. Ende von Abschnitt 39.